Ich kann schon sagen, dass ich viele Gefühle gleichzeitig habe. Ich werde sogar sagen, dass diese Gefühle mein Werk prägen.